Itzt, still, itzt, dann kommt mit einer Axt ein zarter Held. Halt seine Hand, sein Helm ist gelb. Itzt, still, itzt, du redest mit ihm, da fängt es an. Die Rillen robben sich in den Kies und aller Stein wird irgendwann zu Sand, sodass es wieder still ist. Jetzt aber hältst du die Hand dieses Helden und machst vergessen den blöden Helm, weil Hand nicht Helm, das ist die Wahrheit. Hand ist Hand und so.